war ein grausamer Tag. Der Tag, als Willi uns verließ. Jetzt stehen wir an seinem Sarg und fühlen uns betrübt und ziemlich mies. Link.